D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. 42 männliche Gäste und 22 weibliche Gäste, das ist die bisherige und eher unausgeglichene Bilanz der Geschlechterverhältnisse bei dieser Sendung Eine Stunde Netzbasteln, dem Bastel-DIY-Maker und Lifehack-Magazin, jeden zweiten Mittwoch auf D-Radio Wissen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 35. Ausgabe, in der wir das mit den Geschlechtern zumindest mal besprechen und vielleicht ein bisschen gerade rücken können. Gleich treffe ich mich im Studio mit Chris Köver, die ist Herausgeberin und Chefredakteurin des Missy-Magazins, einem feministischen Popkulturmagazin, in dem es auch ums Basteln geht. Und Chris hat mit vielen verschiedenen Kolleginnen ein Buch herausgegeben, das heißt Mach's selbst, und davon gibt es auch bald einen Nachfolger, Hack's selbst. Das sind Selbermachtbücher für Mädchen, und in denen geht es aber gar nicht nur um diese klassischen Mädchenthemen, und ein paar dieser Bastelsachen werden wir heute ausprobieren mit Chris zusammen und natürlich über Geschlechterrollen in der Bastelwelt reden. Schön, dass ihr dabei seid. Links und Bilder von dieser Sendung gibt's auf netzbasteln.de und dann zu Netzbasteln 35 gehen. Bei Twitter und bei Facebook heißen wir Netzbasteln. Meldet euch gerne mit Feedback. Mein Name ist Moritz Metz. Ich wünsche euch viel Spaß. D-Radio Wissen. Einen Leserinnenbrief schreiben, im Web suchen und finden, Himbeermarmelade kochen, einen Steckling von einer anderen Pflanze ziehen, schlagfertig kontern, mit der Bohrmaschine ein Loch bohren. Das sind nur ein paar Kapitel aus dem Buch Mach's selbst, Do it yourself für Mädchen. Und die Autorin dieses Buches, eine der Autorinnen, ist jetzt heute hier bei Eine Stunde Netzbasteln. Hallo Chris Köver. Hallo Moritz. Du bist die Herausgeberin und Chefredakteurin vom Missy-Magazin, das hast du auch mitgebracht. Das ist ein, wie sagt ihr immer dazu, feministisches Popkulturmagazin. Ja, eine Frauenzeitschrift, eine feministische Frauenzeitschrift, würde ich sagen. Die also nicht ganz so ist wie Brigitte wahrscheinlich. Was ist da der Unterschied? Bei uns sind mehr Frauen im Heft und auf dem Cover, die wir dafür feiern, dass sie bestimmte Dinge tun, dass sie Filme drehen, dass sie Bücher geschrieben haben, dass sie spannende Kunst machen oder politischen Aktivismus. Und nicht unbedingt dafür, wie sie jetzt aussehen und dass sie einem bestimmten Schönheitsideal genügen. Und gleichzeitig geht es dann im Heft auch eben mehr darum, selbst aktiv zu werden, Dinge zu tun und über die anderen Frauen zu lesen, die schon spannende Dinge tun, und nicht so sehr darum, sich jetzt selbst zu optimieren und modisch zu verschönern oder so. Ihr erscheint alle Vierteljahre am Kiosk. Ihr habt auch gerade nochmal ein Crowdfunding gemacht, wo ihr fast 50.000 Euro eingesammelt habt, um auch eure Redaktion nochmal zu vergrößern. Genau, das waren die Online-Kolleginnen. Das heißt, wir bauen jetzt, was wir schon sehr, sehr lange vorhatten. Bisher ist das immer an den Finanzen gescheitert. Jetzt haben wir dank dieses tollen Crowdfundings das Geld und werden jetzt neben dem Printmagazin auch die Online-Aktivitäten noch viel weiter ausbauen. Euch gibt es schon seit einigen Jahren und ihr sitzt auch in Berlin. Genau. Seit wann? Uns gibt es seit 2008. Wir haben uns in Hamburg gegründet und sind seit 2010, glaube ich, in Berlin. Ich muss mal gerade selber überlegen, 2010 oder 2011. Okay, auf jeden Fall 7 Jahre gibt es das Missy-Magazin schon. Leseempfehlung. Heute geht es aber, wie gesagt, vor allem um Mach's selbst, das Do-it-yourself-Buch für Mädchen, das du mitgeschrieben hast. Das ist jetzt auch schon von 2012 oder 2013, also ein paar Jahre alt. Aber du hast jetzt einen Nachfolger auch noch geschrieben, der heißt Hack's selbst, also Hacken. Genau, Hack's selbst. Das war so ein, als wir das erste Buch gemacht haben, ist das eigentlich gestartet als so ein Spin-off-Projekt aus Missy, würde ich das nennen. Sonja Eismann, mit der ich das Buch zusammen gemacht habe, und Daniela Burger sind auch meine Missy-Kolleginnen. Also Daniela ist unsere Artdirektorin, die hat für das Buch auch die ganze Grafik gemacht, und Sonja ist mit in der Redaktion, hat mit mir zusammen das Heft gegründet. Und ja, der Verlag kam damals auf uns zu, ob wir nicht Lust hätten, ein Do-it-yourself-Buch für Mädchen zu machen. Wir waren dann erst so ein bisschen so, okay, wir haben noch nie irgendwas für, also das Missy-Magazin ist, sollte man vielleicht mal dazu sagen, zwar für junge Frauen, aber nicht ganz so junge. Also ich würde jetzt so 19 bis 39 habe ich gelesen. Ja, also auf jeden Fall nicht, würde ich die nicht mehr Mädchen nennen. Und hier geht es ja wirklich um Mädchen, tatsächlich so im Alter von 10 bis 15. Bei dem Buch. Das war mir nicht so richtig klar, nämlich ist das Buch eher für junge Leute geschrieben oder versteht ihr als Feministinnen unter Mädchen auch ältere Mädchen, also junge Frauen oder Frauen überhaupt? Also es gibt ja Frauen, also die würde ich jetzt schon als Frauen bezeichnen, weiß nicht, 18, Anfang 20-Jährige, manche auch älter, die sich selbst auch immer noch als Girls oder als Mädchen bezeichnen. ich würde das jetzt mit Mitte 30 nicht mehr tun und habe es auch mit Mitte 20, glaube ich, nicht mehr getan. Es gibt Frauen, die das machen, aber wir sagen, wenn wir Mädchen sagen, dann meinen wir hier tatsächlich Mädchen im eigentlichen Sinne von Kinder, weibliche Kinder. Es gibt da drin verschiedene Kapitel in diesem Buch. Musik machen, senden und schreiben, Crafting, reparieren und bauen, pflanzen, verkabeln und sichern, kochen, protestieren und organisieren, reagieren und analysieren. Davon wollen wir heute ein paar Sachen ausprobieren. Zum Beispiel, das wird bestimmt gleich sehr peinlich, Beatboxen. Steht drin, wie man das macht. Hast du schon mal gebeatboxt? Ich habe noch nie gebeatboxt, aber ich bin bereit, dir überall hinzufolgen, okay, wo diese Sendung uns jetzt hinführt. Wir gucken mal nach. Das Kapitel habe ich hier schon aufgeschlagen in diesem DIY-Buch. Mit einer Gabel kann man auch eine Getränkeflasche aufmachen. Prost, Chris. Prost. Chris ist heute Gast bei Eine Stunde Netzbasteln, dem Magazin auf DIY Wissen, was ihr gerade hört. Wir beschäftigen uns heute mit DIY, mach selbst, do it yourself für Mädchen, ein Buch, das Chris mit zwei Kolleginnen rausgegeben hat und wollen da verschiedene Sachen ausprobieren. Das erste jetzt hier gerade mit der Gabel hinten die Flasche aufmachen oder mit dem Feuerzeug. Hätte sowas auch in euer Buch reingepasst? Ja, war jetzt nicht drin, hätte aber eigentlich reingepasst, weil ich finde, das ist auch eine Fähigkeit, die so auf einer ganz alltagspraktischen Ebene extrem nützlich ist. Wenn man so eine Flasche aufmachen kann. Und das kann man halt so wahnsinnig schwer erklären. Man macht so mit dem Zeigefinger so den Finger zu einem V, was nach außen zeigt, und hebelt dann darüber die Flasche hoch. Genau. Man muss irgendwie den Hebel, die Hebelwirkung hinkriegen. Und dazu ist es sehr wichtig, dass man es schafft, den Hebel irgendwie, also die mit der Hand irgendwie das gerade zu halten, so dass der Hebel dann wirklich wirkt. Genau, und man muss ein bisschen Kraft ansetzen, aber eigentlich, wenn man es da mit Schwung macht, dann ist es auch gar nicht so schwierig. Und wenn Mädchen oder Frauen das immer können, dann wird eigentlich immer so gestaunt. Sollte man darüber überhaupt staunen oder ist es eigentlich ganz normal, dass, egal welches Geschlecht, die Leute können oder halt nicht können? Das sollte ja eigentlich ganz normal sein, ist es aber ja oft immer noch nicht. Also es ist ja so, dass verschiedene Dinge zu können oder nicht zu können, ist ja nicht irgendwie geschlechtsneutral, sondern in dem, wie wir erzogen werden, lernen wir ja schon, dass es bestimmte Sachen gibt, die man irgendwie können sollte, wenn man ein Junge ist oder ein Mann ist, die, wenn Mädchen oder Frauen sie nicht können, aber irgendwie überhaupt kein Problem sind. Wahrscheinlich, wenn eine Frau sagt, sie ist handwerklich voll die Niete, dann ist es jetzt erstmal, ja, ist halt doof für sie wahrscheinlich, aber ist ja erstmal nichts, wo sie gegen irgendwelche Rollenklischees verstößt. Während Männer, die zugeben, irgendwie, weiß ich nicht, nicht selbst ein Loch bohren zu können oder irgendwas montieren oder so, damit erstmal gegen so ein gängiges Rollenbild ja auch verstoßen. Also es ist sozusagen nicht, auf der Ebene ist es halt nicht egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Wenn ich jetzt auf die 34 vergangenen Netzbastelsendungen gucke, dann ist zwar das einigermaßen ausgeglichen, ob es jetzt männliche oder weibliche Gäste waren. Ich achte auch ein bisschen darauf, auch mit der Redaktion, dass wir eben manchmal so männliche, manchmal weibliche Themen machen. Aber eigentlich ist es ja vielleicht auch ein bisschen Quatsch, wenn ich jetzt so die Freifunksendung zum Beispiel mache, wo sich jeder so einen WLAN-Router auf das Fensterbrett stellen kann, der ein freies Netz über die Dächer von der Stadt spannt. Und die Frau, die das macht, halt ein totaler Nerd ist und total super ist, dann ist es ja eigentlich an der Stelle egal. Aber wehrt ihr euch auch gegen diese Rollenbilder, dass Männer eben halt eher die Schraubaktionen machen und Frauen vielleicht dann eher in der Küche den Kuchen backen dazu? Ja, also eigentlich wäre dagegen nicht so viel einzuwenden, wenn es eben halt nichts mit Männern und mit Frauen zu tun hätte. Ich glaube, da wird es einfach nur, das Problem fängt ja erst da an, wo du jemanden, der einfach nur aufgrund von Glück oder Pech eben mit einem bestimmten Set Chromosomen oder mit einem bestimmten Geschlecht sozusagen sozialisiert ist, anfängst, Sachen zu versperren, weil man irgendwie meint, dass es für das Geschlecht nicht passen würde. Also das ist, glaube ich, das, wo es uns stört, dass wir sagen, es ist halt irgendwie albern und unnötig, dieses Set von Möglichkeiten einzuschränken. Warum sollte ich bestimmte Dinge dann, oder warum sollten Mädchen bestimmte Dinge nicht genauso tun können? Und auf der Ebene wird es dann halt doof. Ja. Wir probieren jetzt mal die erste Sache aus eurem Buch aus, Kapitel 2 von Mach selbst, Beatboxen. das hast nicht du geschrieben, sondern Steffler Chef. Genau, Steffler Chef ist eine sehr coole Rapperin aus der Schweiz. Die ist Vize-Weltmeisterin im Beatboxen. Statt ein Instrument zu lernen, kannst du ganz einfach deinen Mund als Instrument verwenden und damit lauter abenteuerliche Beats und Sounds erzeugen. Das nennt man Beatboxing, du kennst es vielleicht bereits aus Hip-Hop-Videos. So, und man muss ein bisschen verrückt sein, denn da sieht man ganz schön komisch aus. Man spuckt, schneidet Grimassen, man verzerrt das Gesicht. Wie gut, dass wir im Radio sind. Wir wollen das gleich ausprobieren. Wie gesagt, außerdem brauchst du Rhythmusgefühl, weil man muss den Beat konstant halten. Der Rest kommt dann durch Übungen. Ja, die haben wir jetzt mal hier überhaupt nicht. Aber es wird ja in eurem Buch schön beschrieben, wie das gehen soll. Man soll erstmal A Cappella üben und sich an einen Ort begeben, der möglichst viel Hall hat, damit du dich besser hören kannst. Da sind wir jetzt in unserem Radiobüro, dem Studio hier in Berlin-Kreuzberg, nicht so richtig gut aufgehoben. Da ist das eigentlich alles gegen Hall hier so eingerichtet. Badezimmer, Duschkabine oder Straßenunterführung wäre also besser. So, und am Anfang gibt es zwei Übungen. Zum einen die böse Katze. Vielleicht kannst du genau, die mal erklären. Genau, die böse Katze, die ist super. Du lässt bei den Wörtern die Vokale weg. Also statt böse Katze, bis Katze. Sage diese Buchstaben ein paar Mal vor dich hin und stell dir dabei ein Schlagzeug vor, das aus einer Kickdrum, einer Hi-Hat und einer Snare-Drum besteht. Siehst du das Schlagzeug vor dir? Ja. Okay. Jetzt das B ist deine Kickdrum. Presse es möglichst von tief unten durch die Lippen, sodass ein tiefer Sound entsteht. Es ist eher ein P als ein B. Okay. P. P. P. P. P. P. P. Das S und das TZ bilden die Hi-Hat, hochklingendes Doppelbecken. Und das K imitiert eine Snare-Drum, schnarrende Trommel. So, jetzt das Ganze. Wiederhole diese Geräusche immer wieder. Nicht schlecht schon mal, wie du da hier gerade beatboxst. Hast du schon mal geübt? Nee, habe ich nicht. Und mach nochmal. Böse Katze. Okay, ich versuche auch. Bis, kitz, bis, kitz, bis, kitz, bis, kitz. Ja. Hallo Steffler Chef, wenn du das gerade hörst und im Boden versinkst. Nein, aber so muss man ja auch anfangen und üben. Okay, dann können wir das mit der bösen Katze so einigermaßen. Du machst es auf jeden Fall noch besser. Ich sag jetzt mal meinen Namen, weil der ist dafür ziemlich gut geeignet. Sag mal. Mz, mz, mz, mz, mz, mz. Also Beatboxen, das geht schon bei uns ganz gut. Hier bei einer Stunde Netzbasteln probieren wir verschiedene Anleitungen aus, die man einfach selber machen kann. Das Buch heißt Mach's selbst und ist geschrieben worden von Chris Köver und Sonja Eismann. Und Chris Köver ist heute mit dabei und kann, wie gesagt, ganz gut nochmal Beatboxen. Insgesamt dieses ganze DIY und Selbermacht-Ding dient sozusagen aus eurer Sicht der Selbstermächtigung, dass man einfach mehr Dinge beherrscht? Oder warum ist es wichtig, dass man selber Sachen macht? Ja, auf jeden Fall. Also DIY ist ja auch ein politisches Konzept und das war uns wichtig, dass wir, ohne da jetzt groß drüber rumzutheoretisieren, auf jeden Fall auch wieder, also auch dieser ganze Crafting-Bereich und irgendwie in der Küche Sachen machen, das ist ja im Moment, zumindest wenn man ins Netz schaut, ja ein ganz großer Teil von DIY. Vor allem, wenn man guckt, was machen Frauen in diesem Bereich. Ja, da habe ich so einen Blog aufgemacht, das heißt, das kann ja heiter werden, heiterwerden.de, und das ist halt hier so eine Frau, die hat so ein typisches Frauenblog. Da geht es dann darum, wie sie, die schreibt dann, wenn ihr Mann nach Hause kommt von der Arbeit, wie sie dann schon irgendwelche schönen Deko-Sachen gebastelt hat. Wahrscheinlich kocht sie auch gerne und bloggt darüber. Ist dagegen irgendwas einzuwenden? Ja, das ist natürlich die ganz verschärfte Variante. Irgendwie diese Cupcake-Bloggerin, die selbst so ein bisschen wie Cupcakes auch manchmal aussehen und mit gut gebügelter Schürze in der Küche stehen. Es ist gar nicht, es geht gar nicht darum, diese Sachen zu dissen, glaube ich, weil es ist wirklich ein beliebter Sport in unserer Gesellschaft ist ja sowieso alles runterzumachen, was Mädchen und Frauen irgendwie machen, traditionell tun, worin sie gut sind. Also es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass man irgendwie den perfekten Cupcake backen kann und gut nähen kann. Aber die Frage ist halt, kann man das Spektrum dann weiter aufmachen? Und DIY ist ja eigentlich im Sinne von der Selbstermächtigung auch eine politische Idee, dass man sagt, okay, durch das Selbermachen bestimmst du auch mit. Du kannst zum Beispiel, wenn wir über diesen Bereich Kochen sprechen wollen, kannst du selbst bestimmen, was du in die Sachen reintun willst. Also wenn du irgendwas kaufst im Supermarkt, klar, kannst du 1000 Sorten Marmelade kaufen. Du weißt dann aber nicht unbedingt, was für komische Konservierungsstoffe da drin sind. Wenn du selbst eine Marmelade machst, dann weißt du genau, was du da reingetan hast. Und dann achtest du vielleicht beim nächsten Marmeladenkauf auch wieder darauf, was in der Marmelade, die du kaufst, auch drin ist. Ja, und das ist und dass die Marmelade kochen ist ja auch was, was genauso wie generell kochen, backen, solche Sachen, das ist ja auch was, was traditionell Frauen auch gemacht haben. Das heißt, im Zweifelsfall haben Leute das von ihrer Oma gelernt oder von der Mutter oder so. Und auch das ist aber ja irgendwie eine, als Kulturtechnik, Sachen haltbar machen, ist ja auch eine coole Art von do-it-yourself und selber machen. Mal kurz nochmal zurück, du hast gesagt, DIY ist eine politische Einstellung. Wie siehst du so die Geschichte von DIY? Kommt es aus Amerika, dass man selber, es gibt ja in ganz vielen Ländern DIY aus verschiedenen Formen, aber jetzt gerade auch dieses heutige Basteln mit vielen elektronischen Sachen und vielen Blogs über Cupcakes oder eben über Arduino, also diese Minicomputer, vieles wird dadurch das Netz ja auch befördert. Ist das auch dann wieder was wie früher die DIY-Welle aus den Vereinigten Staaten kommt? Ja, es kommt auf jeden Fall. Also wir berufen uns zumindest ganz stark auf DIY, zurück zur Punk-Kultur. Das war ja ein ganz wichtiger Teil von Punk und dann im Anschluss an Punk eben auch die Riot Girls, die für das moderne feministische Selbstverständnis sehr wichtig sind. Was haben die gemacht? Da ging es darum, dass Mädchen, Frauen sich zusammengetan haben in der Punk- und Hardcore-Szene, in die sehr männlich geprägt war und gesagt haben, sie machen jetzt zusammen Bands und in Anlehnung an dieses Punk-Do-It-Yourself-Selber-Machen gesagt haben, wir machen das ohne Label, wir tun es zusammen, wir nehmen selbst eigene Sachen auf, bringen die auf eigenen Labels raus, wir machen eigene Fanzines, die wir irgendwie warten nicht drauf, dass irgendjemand unsere Geschichten abdruckt, sondern schreiben die selbst auf, kopieren die, verteilen die untereinander weiter. Und ganz viel das auch als politische Selbstermächtigung. Also da ging es auch um harte Themen, sexualisierte Gewalt und solche Sachen. Und das wurde alles aufgeschrieben, in den Liedtexten teilweise verarbeitet. Und da entstand so eine ganze Kultur draus. Und deswegen ist für uns DIY in Missy auch wichtig, weil wir uns auf diese Riot-Girl-Kultur damit zurückbeziehen wollen. Das hat uns, glaube ich, auch unter anderem veranlasst, selbst ein eigenes Magazin zu machen und selbst zu veröffentlichen. Und das ist auch der politische Aspekt, den wir in das Buch auch mit einfließen lassen wollten. Auf Seite 120, ab durch die Wand mit einer Bohrmaschine ein Loch bohren, da geht's ums Bohren. Du bist Expertin im Löcherbohren in Wände. Ja, ich bin leider viel zu oft umgezogen in den letzten 2 Jahren und habe dann jedes Mal ziemlich viele Sachen montiert. Und inzwischen würde ich sagen, bin ich wirklich Expertin im Löcherbohren. Und in eurem Buch erklärt ihr eben Mädchen, so an die ist das Buch gerichtet, oder jungen Frauen, wie man bestimmte Sachen selber macht, die ansonsten immer nur der Papa oder der Boyfriend oder so macht. So könnte man das beschreiben? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere, wenn wir zu Hause Sachen gemacht haben, hat mein Vater gebohrt und ich habe den Staubsauger gehalten immer. Und bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass es irgendwie doof wäre in dem Moment, aber eigentlich wäre es ja ganz gut, wenn es auch mal umgekehrt gewesen wäre. Es hätte zumindest mich in meinem Leben lebenspraktisch vorangebracht, hätte ich das mal ein bisschen früher gelernt, glaube ich. Dann hast du es aber jetzt trotzdem gelernt und hast selber eine Bohrmaschine wahrscheinlich zu Hause für deine vielen Umzüge. Was sind so die wichtigsten Sachen, wenn man jetzt bohren lernen möchte, auf die man achten sollte? Wir können ja mal die Anleitung, lass uns doch mal in die Anleitung gucken. Ja. Genau, das Wichtigste ist, wie ich neulich selbst painfully festgestellt habe, ist erstmal festzustellen, dass keine elektrischen Leitungen dort verlaufen, wo man ein Loch bohren will. Dafür gibt es ein kleines Gerät, den sogenannten Leitungsfinder. Mit dem fährt man dann an der Bohrstelle entlang und geht in so einem Radius da drumherum, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwelche elektrischen Leitungen verlaufen, wenn die dann nicht sind, dann kannst du die Stelle, wo du überhaupt erstmal hinbohren willst, mit einem Bleistift markieren. Das wäre schon mal Schritt 1. Auf jeden Fall wichtig. Und was ist dir dann passiert, als du da reingebohrt hast? Ja, das ist mir neulich tatsächlich zum ersten Mal passiert. Ich habe es geschafft, ein Kabel anzubohren. Totaler Lapsus in dem Moment. Ich habe natürlich nicht vorher mit dem Kabelfinder rumgewedelt, sondern wollte einfach nur super schnell irgendeinen Schrank andübeln und bin voll in die Leitung rein. Und dann hat es geknallt oder was ist passiert? Ja, es hat geknallt. Zum Glück ist die Sicherung rausgeflogen und nicht ich an die Wand. Das war ziemlich gefährlich, glaube ich. Und dann habe ich tatsächlich diese Leitung voll angebohrt. Die Steckdosen gingen noch, Aber das kann man ja nicht so lassen, was zu gefährlich ist. Genau. Jetzt nochmal zurück zu der konkreten Anleitung. Also als erstes muss man eben darauf achten, dass es keine elektrischen Leitungen gibt. Das nächste ist dann, man nimmt das Gerät zur Hand und muss dann bestimmte Bohrer verwenden, Stein-Beton-Bohreraufsätze eventuell. Und dann den richtigen Dübel. Das ist ja auch so mit der Größe immer wichtig. Wenn man einen 6er Dübel nimmt, dann braucht man auch einen 6er Bohrer und genau. Andersrum. Das ist schon mal wichtig, also dass man nicht einfach mit irgendeinem Bohrer in die Wand bohrt, sondern guckt, was will man eigentlich aufhängen, was hat man für Dübel und Schrauben und dann entsprechend die Bohrergröße wählt. Genau, und dann nochmal mit der Tiefe auch gucken muss, also wie tief muss man reinbohren in die Wand, damit die Schraube nachher auch reinpasst. Dafür gibt es ja dann diesen Abstandmesser, den man so einstellen kann. Stimmt, an der Bohrmaschine manchmal gibt es den. Und was ich noch als guten Trick gelernt habe, ist, dass man einen Briefumschlag mit einem Kreppklebeband unter die Bohrstelle klebt, weil nämlich dann 80% des Staubes da reinfallen und den muss man danach nicht aufwendig wegsaugen. Ja, das stimmt. Das steht hier, glaube ich, sogar auch noch mit drin. Oder man fragt seinen Vater, ob der den Staubsauger nicht halten will. Stimmt. Jetzt gibt es, wie gesagt, das erste Buch, Mach's selbst. Da sind auch ein paar digitale Sachen drin, als ein, zwei Kapitel. In Hack's selbst, dem Nachfolgerbuch, was jetzt im August erscheint, da geht es dann vor allem um digitale Themen. Oder was ist da so der Unterschied zwischen genau, den beiden Büchern? Genau, da geht es um alles, was man mit dem Rechner macht. Also durchaus auch um Projekte, wo es richtig um Programmieren und wie lernt man Programmieren auch geht. Aber zum Beispiel ein Kapitel zum Thema Computerspiele und wie man die selbst macht. Oder auch kreative Projekte, also wie man, weiß ich nicht, mit kleinen Programmen auf dem Rechner irgendwie Audio oder Grafiken machen kann. Gucken wir uns mal die Kapitel einzeln an, spielen und erzählen. Entwirf dich selbst als Spielfigur. Wie funktioniert das? Das ist eine Character-Designerin, von der die Anleitung stammt, die einfach beschreibt, wie man, wie du dich selbst zeichnest, so dass du nachher als Figur in einem Spiel verwendet werden kannst, in deinem eigenen Spiel. Okay, einen Game-Controller aus Obst bauen, das klingt auch nach einem guten Projekt. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich super. Das ist auch von einer Game-Designerin eine Anleitung, die verwendet ein Makey Makey. Das ist so ein, weiß ich nicht, Interface, würde ich es jetzt nennen, mit dem man, wie eine minimalistische Tastatur, wo man eben Spiele oder einfach einen Rechner auch mit steuern kann und wo man Sachen, die Leiten dran anschließen kann, also eben Obst oder Pflanzen. Und wenn man dann diese Banane oder diesen Apfel berührt, dann ist es halt so, als würde man die Leertaste auf der Tastatur drücken. Okay, und dann kann man damit dann mit Äpfeln Jump'n'Run spielen, genau. Zum Beispiel. Hacken und verbessern heißt ein anderes Kapitel, Handschuhe touchtauglich machen. Das heißt Handschuhe im Winter, wo man dann immer noch sein iPhone damit bedienen kann. Genau, das ist ein gängiges Problem, das wir haben als moderne Menschen in diesem Zeitalter, dass man im Winter irgendwie sich die Handschuhe ausziehen muss, um diesen Touchscreen zu bedienen und sich dann immer die Finger abfriert. Wie geht das konkret? Das kann man hacken und das fanden wir eben super mit reinzunehmen, weil die Idee von Hacking, man denkt ja mal ganz oft, Hacking hat jetzt nur was mit Computern oder mit Computercode zu tun und die Idee von Hacking ist ja eigentlich noch viel größer. Eigentlich geht es ja darum, ein Problem zu sehen und sich dafür eine bessere Lösung zu überlegen, als die es jetzt gerade gibt. Also irgendwas auseinanderzunehmen und irgendwie anders zusammenzusetzen, sodass es besser funktioniert. Und das kann alles sein. Das kann ein IKEA-Schrank sein oder eben Handschuhe oder auch die Regeln der Gesellschaft. Und in diesem Fall sind es dann eben die Handschuhe. Die kann man hacken, indem man leitendes Garn einnäht in die Fingerspitze, weil der Touchscreen ja darüber funktioniert, dass man die Spannung auf der Haut mit dem Bildschirm in Berührung bringt. Und durch das leitende Garn passiert das dann nach wie vor. Das heißt, man muss sich die dicken Wollhandschuhe nicht ausziehen, kann mit dem Finger den Screen berühren und dann trotzdem tippen. Das ist eine praktische Angelegenheit, könnte ich an manchen Stellen gut gebrauchen. Übrigens, diesen leitfähigen Draht haben wir in einer Stunde Netzbasteln schon mal verwendet. Da waren wir bei Hannah Pörner-Wilson und haben damit so einen Hallo-Hut gebaut. Den Link dazu gibt es auf netzbasteln.de. Da findet ihr auch alle anderen Sendungen und übrigens auch auf Twitter und Facebook sind wir vertreten. Da heißen wir auch Netzbasteln und da findet ihr auch ein Foto von Chris und ihren Büchern wahrscheinlich. In dem Buch gibt es noch eine andere Anleitung, eine funkgesteuerte Katzenklappe bauen und ein Megafon bauen. Das sind dann schon größere Hacking-Bastel-Elektroprojekte. Ja, das sind auf jeden Fall dann schon so die anspruchsvolleren Sachen, aber man soll sich ja auch zu was hocharbeiten können. Auf jeden Fall. Dann gibt es noch so Kapitel Senden und Wissen teilen, das ist dann auch so ähnlich wie eine Radiosendung machen, solche Sachen sind dabei, aber auch YouTube oder Wikipedia, wie man bei Wikipedia mitmacht. Du hast sogar einen Wikipedia-Eintrag, hast du ihn selber geschrieben? Nein, geht das überhaupt? Hätte ich wahrscheinlich unter Pseudonym, nein, ich hätte weiß nicht. Hätte man machen können, aber es ist, gehört sich natürlich nicht. Das muss schon jemand anderes machen. Hätten wir jetzt Socken, könnten wir ein Stativ aus Socken bauen. Das wäre gut. Ein Stativ aus Socken, auch das ist so eine Art Lifehack, so ein Trick, den man ganz gut einsetzen kann, wenn man mit seinem Handy einen Stop-Motion-Film machen möchte oder einfach so ein Stativ braucht. Wie funktioniert das? Wie viele Socken braucht man da? Ich glaube, so 4 Paar sind ganz gut und dann, die sollten aufgerollt sein und nach Möglichkeit nicht getragen. Und dann stellt man die so auf die, welche Kante wäre das? Also dort, was oben quasi offen ist, stellt man die 4 zusammen, macht ein Gummiband drumherum und dadurch hat man dann so ein flauschiges Stativ, in das man das Smartphone so reinstellen kann. Chris Köver ist das und die hat ein Buch mitgeschrieben, das heißt Hacks selbst und es erscheint im August und darin geht es vor allem um DIY-Sachen, also Sachen, die man selber machen kann, zum Beispiel einen Stop-Motion-Film drehen mit der App Vine, das ist eine Tochter von Twitter, glaube ich. Diese App, mit der man diese Filme machen kann. Und die sehen ziemlich lustig aus. Du hast auf deinem Instagram-Account, oder wo ist das? Nee, es ist mein Vine-Account. Auf deinem Vine-Account hast du eins von einem Apfel, der im Tisch versinkt. Und sowas Ähnliches machen wir jetzt mit einem Brötchen, weil wir hatten gerade keinen Apfel da. Und das beschreibst du auch in deinem Buch. Was muss man da als erstes machen? Wie funktioniert das? Als erstes überlegt man sich eigentlich, bevor es überhaupt um das Stativ und dieses ganze Setup geht, überlegt man sich das Konzept, weil bei Vine-Animationen das Wichtigste eigentlich eine gute Idee ist, die man überhaupt in so einer kurzen Zeit, wie viele Sekunden hat man da? 6 oder so, glaube ich. Wenige, ja. Genau, umsetzen kann. Das heißt, man überlegt sich Ideen, man schreibt die auf, man wirft alles raus, was man nicht unbedingt braucht, um diese Idee umzusetzen. Und das ist überhaupt die ganze Vorarbeit. Und wir haben jetzt ein richtig dickes Drehbuch über dieses Brötchen geschrieben. Genau, unsere fantastische Geschichte ist ein Brötchen, das im Tisch abtaucht und dann wieder auftauchen wird. Und um das zu machen, ist dann quasi, also wir könnten jetzt schnell ein Storyboard zeichnen, überspringen wir mal, werden wir einfach Scheibe um Scheibe von diesem sehr appetitlichen Brötchen abschneiden. Das ist ein Oliven-Ciabatta. Von diesem Oliven-Ciabatta, das wir hier im Studio haben, bis das Ciabatta komplett verschwunden ist. Okay, das heißt, es kommt jetzt hier auf diesen roten Studiotisch und du machst davon mit deinem Sockenstativ, was jetzt auch nicht vorhanden ist, genau, ein Foto oder einen kurzen Videoausschnitt? Ich habe eigentlich kein Sockenstativ und das ist auch nicht optimal ausgeleuchtet hier, aber wir drücken mal ein Weinauge zu und mach dann diese App auf und halte das Telefon möglichst stabil und mach dann quasi das erste Bild von diesem Stop-Motion-Film, indem ich einmal ganz kurz auf den Bildschirm tippe. Und dann filmt er in dieser kurzen Zeit, wo du drauf tippst, dann eben dieses Brötchen. Und jetzt muss ich das Brötchen, wahrscheinlich ist es gut, wenn man es hinten markiert. Genau, man sollte markieren, wo man es hingelegt hat. Ich markiere das jetzt durch 2 Kronkorken und schneide jetzt ein bisschen was ab. Man sieht schon eine Olive. Man sieht schon eine Olive rauskommen. Die könnte ja da an der Seite noch davonlaufen. So. Super. So, jetzt hast du die Scheibe abgeschnitten. Ich tippe nochmal kurz drauf. Sehr gut, haben wir. Okay. Jetzt wird die nächste Scheibe abgeschnitten und das Brötchen wird sozusagen immer kürzer und kleiner. Ja, das ist hier gerade, auch die Action, die ist so packend. Das ist besser als der neue Wallace & Gromit. Ja, die funktionieren so ähnlich, diese Knetmassenfilme. Aber da frage ich mich manchmal, wie viel Aufwand die dafür eigentlich betreiben. Das ist krass. Ich glaube, mehr als ein Ciabatta. Hast du gefilmt? Habe ich schon, genau. Mhm. Das ist immer nur... In Berlin sagen die Bäckerinnen ja nicht immer Ciabatta, sondern Ciabatta. Das Ciabatta. So ähnlich wie Espresso. Jetzt sieht man schon, genau, jetzt tippe ich nochmal ganz kurz drauf. Okay. Viel Drehzeit hast du nicht mehr für deinen Stop-Motion-Film. So, Ciabatta fast weg. Und gefilmt. Jetzt nur noch ein letztes Stückchen. Okay. So. Letzter Fitzelbrot. Genau. Es wird jetzt, glaube ich, so ein bisschen tanzen, das Brot, aber es ist nicht schlimm, weil es nicht immer ganz so. So, und jetzt machen wir es einfach nur noch ein Scheibchen davon, das wir da hinlegen. Sehr schön. Ein paar Krümel. Und dieses Video, das werden wir auf jeden Fall verlinken auf eine Stunde Netzbasteln. Das ist eine Unterseite von deradiowissen.de und ihr findet sie auch verlinkt auf netzbasteln.de. Da sind auch noch viele andere Links zu Chris und ihrem Buch und dem Missy-Magazin, in dem viele dieser Bastelanleitungen erstmals erschienen sind. Und wie sieht der Film jetzt aus? Sind gar nicht so schlecht. Siehst ja, sieht ganz gut aus mit dem Brötchen. Warte mal, doch da. Verrückt, man sieht das wirklich, wie dieses Brötchen im Tisch versinkt. Wir lassen das Brötchen, die Reste davon eher im Magen versinken. Gleich, letzte Frage noch, so dieser ganze Bastel- und DIY-Trend, das ist jetzt so die Zukunftsfrage. Meinst du, es wird dank zum Beispiel eurem Buch und dem Internet vor allem noch immer größer? Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es jetzt nur in unserem Buch liegen wird, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall weiterhin wichtig bleiben wird. Einfach weil, ja, solange man Sachen selber machen muss und das wollen, müssen Leute irgendwie ständig im Alltag auch irgendwie, wird das wichtig sein, zu gucken, wie man das anstellt. Und gerade dieses ganze selber Programmieren und Sachen hacken, da wünsche ich mir, dass das alles noch viel größer wird und größer im Sinne von weiblicher. Also dass noch mehr Frauen und Mädchen auch in diese Szene reingehen und sich trauen, eben nicht nur Crafting und irgendwie Kissenhüllen selbst zu besticken, sondern ihre eigenen Apps zu programmieren und ihre eigenen Programme zu bauen. Weil da eben dann auch ganz besonders einzigartige Sachen dabei rauskommen können. Ja, das auch. Und weil man damit auch gut Geld verdienen kann. Genau, wenn man so einen Film anfängt mit so einem Brötchen, dann kann man ja vielleicht irgendwann später mal wirklich Filmemacherin werden, weil man schon gelernt hat, wie man so ein spannendes Storyboard verfasst. Das war auf jeden Fall eine Stunde Netzbasteln. Vielen Dank an dich, Chris Köver, dass du da warst. Danke, hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Chris, und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Moritz Mess. Tschüss. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.